was. Like that. Guck, wie die Leute fahren da. Guck, wieso wirst du Soldat, Mann. Guck, wieso ziehst du in den Nahkampf. Sag, wieso killst du für Magog. Guck nach Afghanistan, spar. Guck dir jedes einzelne Grab an. Guck einem Vater in die Augen, dessen Kind wegen dir starb, Mann. Guck, wieso die killen für Allah, Mann. Guck dir das System, das Dajjal an. Guck die Agenda global, Mann. Guck, die manipulieren jede Wahl, Mann. Guck auf den Bundestagswahlkampf. Guck, es ist alles Theater. Guck, wie die Schafe schlafen. Für die meisten die Wahrheit nicht tragbar. Guck dir den Reichstagsbrand an. Guck nochmal nach Pearl Harbor. Guck den Begriff False Flag Attack in einem Lexikon nach, Mann. Guck die News, doch sei wachsam oder du singst deinen eigenen Ast ab. Guck in dich selbst rein, guck nicht in die Glotze und quatsch nach. Guck, die werden getäuscht von Obama, guck dir die Toys vom CF an. Guck auf Israel und Iran, guck dir Ahmadinejad's Klasse an. Guck, jeder einzelne Staatsmann hängt an den Strippen von Satan. Guck auf die Welt, in der wir leben, guck auf den wahren Fahrplan. Guck, mit wie viel Angst sie dich füttern, guck dir die RFID-Chips an. Guck, Wars, Peace, Love is Hate, das Gesetz, du ist da wild, Mann. Guck in die Bibel, den Koran, bild ein spirituelles Schild, Mann. Guck auf deine Skills, Mann, nicht auf T-Sarion und David Wilcock. Guck nach Kennedys 1111 Executive Order. Guck im Internet nach PNAC. Guck, was die wahre Elite vorhat. Guck, was Albert Pike schreibt in der Masonic Bibel, Morals und Dogma. Guck bei Google Bilder nach der Inschrift auf den Guidestones in Georgia. Guck den Menschen ins Herz, guck nicht auf die Website von Forza. Guck, aber hör nicht auf die Befürworter der fucking New World Order. Guck, dass du einen guten Job machst, doch opfer dich nicht für die Schmucks da. Die Revolution läuft nicht in der Glotze, da ist ein Krieg in deinem Kopf, Mann. Tumbling down, they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had it down. Standing in the radio halo, I got my angel now. Wer kann mir verraten, wohin der Weg mich führt? Wer weiß, ob diese Ambition sich jemals auszahlen wird? Wer weiß, ob Leute es blicken, bevor man sie ausradiert? Wer ist niemals auf meiner Seite, wenn ich was ausprobiere? Wer sorgt dafür, dass die letzten Deppen es auch kapieren? Was verbringen User am Baum, wenn sie mich raubkopieren? Wer ist wie Geld? Menschen kriegen kaum genug von mir. Wer heilt all meine Wunden, wenn ich einen Haufen Blut verliere? Wer ist immer auf meiner Seite, Januar bis Dezember? Wer wurde missbraucht durch den gregorianischen Kalender? Wessen Geist zwingt uns dazu, unser Weltbild drastisch zu ändern? Wer wird uns zeigen, was da wirklich lief am 11. September? Wer ist immer im Center unseres Bewusstseins mal? Wer sorgt dafür, dass ich mir das Älterwerdensbewusstsein kann? Wer wird mir zeigen, was läuft, wenn ich nicht fahren will? Wer sagt mir, ich muss zur Arbeit, wenn ich gerade chill? Wer begrenzt meine Fahrzeit auf diesem Karussell? Wegen wem glaub ich permanent, ich fahr zu schnell? Wer nimmt mich mit auf eine Reise, auch wenn ich gar nicht will? Ihr kennt die Antwort auf meine Fragen ohne Talk and Tell. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had it down. Standing in the radio halo, I got my angel now. Like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you. 20 Stunden nicht genug, zu viel Vormann. Ich muss Lucifer bekämpfen, du siehst es an meinem Vornamen. Ich hoffe, ich hab noch viel von dir, muss unbedingt fortfahren. Fühl mich verpflichtet, denen zu sagen, was sie da Dajjal vorhaben. Kämpf gegen die New World Order, kann ich mehr schreiben wie vorher. Knowledge und Skills verpflichtet zum Info-Warfare. Also bleib an meiner Seite, nicht an der von Mick Jagger. Und ich öffne Leuten die Augen, denn hypnotisiert wird sich nichts ändern. Wir wurden alle verdummt, Gedanken gesteuert, verblödet, damn. Bis zu dem Punkt, an dem Leute mich nicht mehr verstehen können. Strategie in der Elite zielen auf totales Entfremdetsein. Mein eigentliches Ich würde wahrscheinlich ein Fremdes sein. Stellt eure Wirklichkeit in Frage, ihr habt nicht unendlich Zeit. Ruft der Schatten meiner selbst aus dem Grabe der Menschlichkeit. Crack the ashes, spreader the knowledge wie David Icke. Haben Leute keine Patte für die Shows, ist egal ob ihr Major seid. Sorry Zeit, bin mal gerade gedriftet. Eigentlich habe ich diesen Joint ja dir alleine gewidmet. Ja, ich weiß, I'm the realist, auch das ist nicht mehr von Bedeutung. Leute müssen blicken, die ganze Welt ist nur optische Täuschung. Alles ist Poison, ja, die Lay hatte recht, ich stell mein Face auf Töten, keep spraying this rap. Stell mein Face auf Töten, keep spraying this rap. Like I've been awakened, every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking.